Am Sonntagmorgen ging der Radiowecker an. Als aus den Boxen Musik und Madness kam und die Musik, die ging direkt vom Ohr ins Bein. Doch meine Freundin sagte nein. Ich fragte sie, was hast du bloß? Was hast du mich da und komm mit schon los? Und endlich lachte sie die Wahrheit raus. Und ich schien es fast im Kopf nicht aus. Ich will mit ihr schlafen, doch aus dem Radio kommt Ska-Musik und sie will skanken. Und an Sex ist nicht zu denken. An Sex ist nicht zu denken. An Sex ist nicht zu denken. An Sex ist nicht zu denken. Ich sag zu ihr, hört ihr mal diese Musik an. Und dass man dazu nicht nur tanzen kann. Nein, auch im Bett ist dieser Rhythmus sehr gut. Weil der Körper dabei nicht tut. Das Radio spielt nunmehr alten Ska. Judge Rats, Get a Lights und so. Wir genießen dies und die Matratze quietscht. Und ich meine plötzlich froh. Beim Ska zu vögeln ist noch sehr viel schöner als im Traum. Und Sex ohne Ska genau wie Binding ohne Schaum. Binding ohne Schaum. Binding ohne Schaum. Binding ohne Schaum. Dieser Rhythmus geht direkt ins Blut, wie es sonst ganz klar kein anderer tut. Und zum Vögel passt hinzu, ich spreche wahr. Am allerbesten ein gemütliches Ska. Ob Pogo, Samba, Foxtrot oder Blues oder Skinhead, Rock'n'Roll. Nirgendwo wird mir beim Bumsen wohl. Nur beim Ska, da klappt es ganz besonders gut. Drum ist deine Frage und das stimmt mir auch mein Herzblatt zu. Wir bleiben liegen, denn zum Tanzen ist noch Zeit genug.